nation. Rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies are expressed every day within the inner cities of America and the world. You are not doing hip hop, you are hip hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong. Step into a world where there's no one there. I'm awesome! But the very KRS-One mit Step Into a World Rapturous Delight von 1997. Inzwischen ist es 2005, ihr hört Coast to Coast und am Mikrofon begrüßt euch Franz Hahnemann. In der heutigen Sendung wird es, wie bereits mehrmals angekündigt inzwischen, ein Interview geben mit jemandem, den wir auf dem Hip-Hop-Camp getroffen haben, welches im August in der Tschechischen Republik stattgefunden hat. War ein sehr schönes Festival. Ihr werdet ja gleich noch was darüber hören. Und zwar haben wir interviewt den Germ, ein auf jeden Fall Oldschooler aus Deutschland, kann man sagen, hat in den späten 80ern begonnen zu rappen auf Englisch und er rappt auch heute noch auf Englisch, allerdings auch auf Deutsch und war einer der bestimmten Aktivisten in den frühen 90er Jahren, als Frankfurt auf jeden Fall eine der Rap-Hauptstädte Deutschlands war, mit zum Beispiel Rheumer Key, Code X und den Asiatic Warriors, mit denen Germ zusammengearbeitet hat. D-Flame kommt zum Beispiel auch aus Frankfurt, da ging ziemlich viel damals und geht heute auch noch. Keine Frage. Als allererstes allerdings ein Party-Tipp, und zwar für nächsten Freitag. Da findet hier Madison in Emden die erste große, würde ich behaupten, Dancehall, Reggae, Rugger und Dub-Party statt, die es bis jetzt in Ostfriesland gegeben hat. Ich werde am Anfang und am Ende spielen und der Hauptact des Abends ist das Yalla Yalla Movement Soundsystem aus Oldenburg mit Selector Tippo Tunes, Selector Stephen King und MC Gobbler Rock. Die sind sehr aktiv, produzieren auch selbst Dancehall-Musik, so Root-Style auch, und sind zum Beispiel Support gewesen für die schwedische Band Loop Troop und auch für Culture Candela, die ihr bestimmt kennt. Also nächsten Freitag im Madison, Mad Dancehall heißt die Party. Auf jeden Fall durch und durch Positive Vibrations. So, und jetzt geht's los mit dem Interview mit Germ. Hört genau hin, das habe ich im Prinzip nach seinem Auftritt dort auf dem Hip-Hop-Camp aufgenommen, Backstage, direkt hinter der Bühne. Deswegen mussten wir ziemlich laut reden und es ist auch alles in einigermaßen Hektik entstanden, denn Germ war dort mit Gala und war der Fahrer der ganzen Aktion. Er musste also in Gala von der Ruhrpott AG und seine Kumpels wieder nach Hause bringen und die wussten auch noch nicht den Weg nach Hause, den mussten die sich noch erfragen. Das ging alles ziemlich schnell hin und her. Auf jeden Fall war der Germ voll dabei. Ich habe ihm nur 4 Fragen gestellt und er hat eine Viertelstunde geredet. Und er hatte auch viel zu sagen. Okay, hier Coast to Coast. Heute ist der 21. August. Wir sind auf dem Hip-Hop-Camp und mit mir ist Germ aka Paradox 720. Das ist mein alter Ego. Ich habe ein neues Ego gezüchtet. Und da kommen ein paar neue Sachen. Dann erzähl mal über deine alten Sachen, wie du zur Musik gekommen bist, was du schon gemacht hast. Okay, also ich habe unendlich viel Sachen gemacht. Ich habe einen ganzen Schrank voll Platten, die meine Mutter für mich sammelt, damit wir auch ja alles haben. Ich habe früher auch mal mit anderen Leuten zusammengearbeitet, den Vocals gegeben. Sven Feeth hat mal was mit mir gemacht. Ja, also auch die Snap-Leute von damals, I've Got The Power. Bei denen habe ich auch mal irgendwo auf einem Albumcheck auch was gemacht, also ich bin weit verstreut. Und zu Hip-Hop bin ich gekommen eigentlich mit 11, als ich Sugar Hill Gang gehört habe zum ersten Mal. Da wusste ich noch nicht mal, was Rap ist. Ich habe das nur gehört und fand es geil. Habe gesehen, es sind Leute, die haben eine Hautfarbe wie ich und habe mich damit identifiziert, um mich zu finden. Weil in Deutschland in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war Rassismus halt noch ein härteres Thema. Es ist es immer noch, aber ich habe es halt direkt so als Kind mitgekriegt. Und dann habe ich irgendwo versucht, eine Stärke zu finden und den Kontakt zur Familie in den USA hatte ich noch nicht so stark aufgebaut. Erst so mit 16 Richtung 18 hat man das gefestigt und es hat mir sehr viel Kraft im Leben gegeben, an mich zu glauben und weiterzugehen. Und da fing es mit Rap an und es ist auch geblieben. Ich habe früher Breakdance gemacht, ich habe 12 Jahre als DJ aufgelegt, den Clubs, um mein Geld zu verdienen. Ich habe als Radio-Fernsehtechniker gearbeitet noch. In New York habe ich mein Toningenieur-Diplom gemacht, weil ich immer denke, im Leben sollte man was fertig gemacht haben, damit man irgendwie weiß, wie es ist. Also ich kann nicht irgendwie von der Schule abgehen und sagen, ich bin Rapper. Ganz so einfach ist es nicht. Man muss einen Kanal finden, um da reinzukommen. Und es macht über die Hälfte meines Lebens aus, was auch dazu geführt hat, dass ich dann auch etwas über 10 Jahre in New York gelebt habe. Und da ziehe ich auch wieder hin. Also mich zieht es in die Welt immer. Und da habe ich auch viele Leute kennengelernt. Also ich stecke so im Untergrund ein weites Spektrum ab. Ich habe mal ausgerechnet so mit allen Sachen, wo ich drauf gefeatured wurde, was rauskam und so, komme ich auf 1,8 Millionen Tonträger, auf denen ich selber mit meiner Stimme drauf bin und bin selber noch kein Millionär und habe ein Haus oder so. Aber ich bin ein bisschen so nach 15 Jahren Geschäft, 16 Jahren ein bisschen rumgekommen und ich sehe jetzt so für mich, dass man immer das tun sollte, an was man glaubt und nicht versucht, Stellung zu nehmen zu dem, was man tun muss, was in Anführungszeichen massenkompatibel ist, weil das ist mir zu homogen, ist mir zu steril, also ich mag spinnen. Get rough with a check, or check the vibe as I come up for a core. Corridor chills, respect from rough and poor. Sure, pro pump flow, Frankfurt overdose. Putting whack MCs into comatose. Abstract, mic-mac, zigzag, professor, selector, possessor, destructive, aggressor. Damn it, the planet gets electrified. For the voice that you hear when I rip the ride, touch a mic and use it as a better transmitter. If it comes to rhyming, for sure I ain't the bullshitter or quitter. Came with an ill style surprise. The power shower, leaving you kinda paralyzed. You can't scare me, don't try to follow. And if you try to catch up, you can't swallow. The undercore high ground fanatic knows the flame. I got the mind locked up, so it's safe. The mic is the truth, so no need to fuss. And just like the evil dead, you can join us. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. Strategy is to bring energy to a level. Integrated sound, so cold, what's the trouble? And bass combined as a beast to cause static. But also one beat, lunch, I had it. Your voice was flagrant. Put the flag flagger on liberal hammers cut. So what's up? I grab the mic, the flow to gain respect. Intellect, select, collect, that's correct. So watch what you choose, receive a bass punk. You better go off or kick something, pump a chunk. On and on and on. Don't fake me, your line is out of focus, out of orbit, spacey. I ain't a boom ticker, phony flake, fake a funk, sissy. I got crazy words, you get dizzy. Don't shake the boom, the crowd is not enough. You talk aggressive, I know you the mega bluff. All the resource force, yo that's me. I'm up for the Z-sister the germ, see? You think she can step, that's why you snort coke. Now ask yourself, who's the fucking hope? The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. This is a warning from the black sorcerer. Use a spark's logic, of course it's muck. Never steal forms, no I'm not a hypocrite. You talking underground, go and go quick. I roll through my tribe, like Brooklyn the Queens. Like a shadow connected, you know what that means. Too late for you, I left the sector. I'm hitting hard, and coming smooth like Hector. Like Fred Joe said, the skit is real. The mic in my hand, it's soaked through the third rail. Ramon, I know you remember this. I'm going deep till your case is dismissed. Listen, listen close, it's what you are. You think it's easy business, but I'm going for to expand my mind. So up becomes a pimper, your rap styles are break. I make them look irregular, I know you're blinded. Trying to cross my highway, tough luck, Chuck. Don't go with your child's play. Yo, peace to the Asiatic warriors. Rebel X, Roy Marquis, Frankfurt Overdose. And in case you're on the track, what's your step? The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. The mic is a third rail. Das war Germ mit The Mic is a Third Rail. Erschien 1993 auf dem Label, was Roy Marquis und Germ zusammen betrieben haben, Rough and Raw. Und die hatten damals sogar einen Major Deal mit Sony. Das Sublabel von Sony nannte sich Dragnet. Sind mehrere Dutzend Releases rausgekommen auf jeden Fall. Rough and Raw ist allerdings später eingegangen und die haben es, glaube ich, nochmal independent versucht. Rheuma Key bringt auf jeden Fall selbst weiter Platten raus. Es kommt bald Battle of the Words Part 2. Das genaue Veröffentlichungsdatum weiß ich nicht genau, aber checkt die Website Rheuma Key. Ich glaube roy-marquis.de. Und jetzt geht's weiter, denn von Jerome gibt es noch einiges zu hören. Du produzierst auch selber, bringst eine neue EP raus. Erzähl mal, wie das abläuft, Produktionsprozess und so. Also, ich habe mir mal einen Film angeguckt, der heißt What the Bleep Do We Know? Auf gut Deutsch, was zum Teufel wissen wir? Ja? Oder was zum Kuckuck? Und da habe ich gesehen, wie wenn Leute, die sich auskennen, wie Quantenphysiker und spirituelle Leute, Theologen, Esoteriker, Channel auf einen Punkt kommen, auf eine Wahrheit, so was möglich ist im Universum. Und da habe ich mir gedacht, so, ich hatte so eine sehr krasse Woche, wo ich mir überlegt habe, wie das weitergehen soll mit meiner Produktion und hatte meinen Deal mit BMG verloren und habe erstmal gedacht, okay, jetzt schwimmen mir die Fälle davon. Eigentlich war es eher so das Geld. Da habe ich mir gedacht, worauf fokussiere ich mich? Erstmal auf das Übergeld oder auf Überleben und Produzieren richtig. Und dann war irgendwie so, ich check manchmal so antike Kalender, zum Beispiel den mayanischen Kalender. Die Mayas haben zum Beispiel einen Kalender, der ist fast 100.000 Jahre rückrechenbar. Und der belegt, dass jeder Tag eine bestimmte Energieresonanz hat. Was der Mensch eine Art galaktisches Portal ist. Der Körper des Menschen ist die Linse zur Seele, ja? Und jeder Tag hat eine bestimmte Energie, wir haben das vergessen, weil wir leben nach einem gregorianischen Kalender. Dadurch weißt du, du lebst nach irgendwelchen Feiertagen, die dir gar nichts bringen, weil die sind nicht für die Menschheit. Die sind externe Erfindungen. Jedenfalls habe ich dann über ganz tief in der Astrologie, ja, Bücher, die fast keiner kennt, rausgefunden, dass bei mir so eine Kehrtwende stattfand. Und dann habe ich in der Woche halt gelesen so, dass elektromagnetisch mein ganzes Spektrum sich verändern wird und ich mich darauf vorbereiten soll, mein Haus zu kehren. Und da habe ich gedacht, naja, okay, mal sehen, wie man das interpretiert. Ich will es ja nicht überinterpretieren. Aber was mir passiert, ist ungelogen und das ist nicht selektive Wahrnehmung. Meine Harddrive von meinem Rechner ist verreckt. Mein Rechner ist abgekackt. Mein SIP-Laufwerk zu meiner MPC ist abgekackt. Ich habe ein Album verloren. Ich habe 15 Tracks, die ich vorbereitet habe, auf einer SIP habe ich auch verloren. Mir ist nach und nach elektronische Geräte, selbst mein Palmtop, da ist der Akku verreckt. Von meinem Laptop ist die Batterie kaputt gegangen. Fernbedienungen haben Macken gekriegt. In der Woche hat alles gesponnen bei mir. Meine Playstation fing an nicht mehr zu laufen. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist kein Zufall. Zufälle gibt es für mich nicht. Zufall ist eine Gesetzmäßigkeit im Quantenfeld. Das heißt, was passieren wird, wird passieren. Je nachdem, auf was für einem Weg du dich befindest, ob du böse denkst oder gut, kommt das, an was du denkst, zu dir. Und diese Reinigung war nötig. Der hat gesagt, schmeiß alles weg, schmeiß die ganzen Grundprinzipien weg, merk dir die Basis und mach das neu. Und dann habe ich mir so Sachen angeguckt wie Stanley Kubrick, wie der zum Beispiel die Musik unter seine Szenarien legt und die Szenen ausbaut und Stimmung und Ambiente schafft. Da habe ich mir gedacht, dein Rap ist jetzt voll verloren gegangen, dieses Schauspielerische, dieses Ambiente. Da habe ich mir gedacht, so, ich mache jetzt einen Beat und mach da Sounds rein, die abreißen oder Piep-Sounds. Oder was du vorhin gehört hast, war so ein Track, der so piept und so Klick-Sounds. Das ist nur meine Stimme durch verschiedene Elektrofilter geschickt. Und oder ich nehme irgendwie ein Orchester und lasse das laufen, halte es an, schmeiße es weg und schmeiße es irgendwie in den Track. Ich arbeite jetzt mit Zufall. Und da kommen lustige Sachen raus, die weiß ich vorher nicht, aber die produziere ich genauso, wie sie zusammenfallen. Und das ist jetzt das Prinzip der Produktion von Paradox 27, weil viele Leute mal ankommen und sagen so, der Germ ist paradox, auf den komme ich nicht klar oder so. Und mir geht es gar nicht so, man muss nicht alles verstehen, was ich sage, sondern mir geht es um die Stimmung und die Energie, die vermittelt wird. Weil die meisten wissen auch nicht, dass verbal ist nur 10% der Kommunikation, die wir besitzen. 90% ist Körper, Mimik und alles so. Das ist die eigentliche Information. Und wenn Leute sich auskennen mit irdischen Drogen, sage ich mal, keine chemischen, weil die chemischen verkleiden Probleme, die irdischen stellen eine Perspektive zu denen dar, sollte man wissen. Ob auf Pilz oder auf Kaktus oder man raucht was. Man raucht irgendwas. Irgendein Kraut. Davon gibt es ja 100 verschiedene Sorten. Dann kriegt man eine bestimmte Vorstellung und einen Bezug zu Sachen, die rauskommen. Jetzt siehe Quasimodo, der hat seinen Typ entwickelt, als er auf Pilzen war. Und hat sich gedacht, das bringe ich nie raus. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen das. Ist einfach nur ein Gefühl. Wir haben als Künstler keinen Anspruch, wir haben Spaß bei dem Kram und bringen es raus. Und so denke ich das auch. Ich habe jetzt ein Feature bei Roy Marquis Battle of the Worlds, zweiter Teil. Und dem habe ich so ein Ding geschickt, wo ich ich kämpfe quasi Licht gegen Schatten, wo die dunkle Seite gegen die Lichtseite kämpft, mit Lichtschwertern. Und es ist quasi so zwei Egos in mir, die versuchen sich gegenseitig zu beiden und am Ende werden die eins und der Verstand kehrt ein. Also so verrückte Sachen, was MCs eigentlich gar nicht so machen. Voll ausbrechen, auf Abenteuer gehen, auf Zeitreisen gehen, durch Zeittüren, durch Zeitschleusen. Und es klingt sehr fantastisch, aber ich versuche den Leuten immer wieder das Urwissen zu vermitteln. So das wie mit dem Gedicht vorhin, seit Atlantis. Im Kollektiv ist alles, was wir lernen, sowieso gespeichert. Also ich erzähle den Leuten gar nichts Neues. Das Einzige, was man sieht an der Reaktion ist, wenn einer zumacht, ist es, der ist vom Konsum so programmiert, dass er sich wehrt gegen das, was Wissen ist. Und das hält das dritte Auge zu. Und jetzt hat mich ein Typ entdeckt beim Label. Akshit heißt der, Number 5 Productions. Die haben auch einen Rapper, der heißt Garabeus. Und die haben gesagt, hier, mach deinen Scheiß, hau rein, zieh's durch, wie du Bock hast. Und ich musste nie in meinem Leben irgendein Label eine Demo vorspielen. Ich sag immer so, so arbeite ich, wenn du damit zurechtkommst, cool, wenn nicht, Pech. Ich habe meine SP1200, da mache ich meine Wackelbeats drauf und meine MPC 2000 XL. Und dann verrückte Instrumente, die ich dazwischen schalte, um irgendwelche Frequenzen rauszuholen oder Rauschsachen oder nehme irgendwelche Radiostörungen, damit ich Sounds einbauen kann, weil mir das Spaß macht. Einfach mich mal auf ein Feld zu begeben, wo ich weiß nicht, ob es verkauft, ich weiß nicht, ob es ankommt, ich mach's einfach mal. So, ich schmeiß einfach den Stein ins Wasser und sehe, was für Wellen daraus entstehen. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland und ich bin gerade gebeten worden, den Halbzeitstand eines Fußballspiels durchzusagen, und zwar spielt heute Deutschland gegen China. 12.10.2005 ist heute und zur Halbzeit steht es immer noch 0:0. Ihr hört zum Glück Coast to Coast. Und die Platte, die Jerm gerade angesprochen hat, die auf Number 5 oder in Zusammenarbeit mit Number 5 Productions erscheinen soll, heißt After Planet, ist leider noch nicht erschienen. Deswegen spielen wir noch einen älteren Tune von 1994, Place You on the Mantle im Night Terror Mix. Sir, you're back, brother killer coming from overseas. Ill tack, fella, the leading MCs with ease. Tech the concept and thrust with zigzags. Fat like Big Mac, quick black on a fat track. Like that, first page, open a book and read. I'm kicking the facts of life, crushing the breed. The seed indeed has been spread by the foe. The film on the boy, 2,000 years old. And where it came from, I remember those days. The black or black slave trade, so what's the case? The case! Eventually set back by the evil forces. Only conquer us, dude, you know who the boss is. It's you. Got a lot of I come from within. I feel like out of control, is that a sin? Them can't test me, I make my decision. You follow the green, I follow the vision. Missionistic, complete the cipher, don't you get it? 360 degrees, the power comes sweating. The hard block shovel hitting harder than jello shocks. Mad caps and perpetrators know how to boat rocks. Dare I place, dare I place, dare I place, dare I place you on the mantle. Dare I place, dare I place, dare I place, dare I place you on the mantle. Dare I place, dare I place, dare I place, dare I place you on the mantle. Dare I place, dare I place, dare I place, dare I place you on the mantle. Term is spec with the second verse on no rehearse. I got a curse and it gets worse. Step to this catch wreck from the black fist. Uneven up this arm sounds like a death wish. Sorta like a soul cleanser, knowledge appetizer. The prize a neutralizer, organizer, advisor. So hard to come out of Germany. Record companies over here sleeping on me. I come correct, break next with intellect. The powerful spirit earns much respect. Hurricane, putting your mind in proper order. Unstoppable, rubber, pop a few against the border. Between science and the unexplainable bird. Play with a few, take up to the curb. Spit a lava of rhymes, already to attack. Observers the word, you heard, your nerve, you lack. Black like onyx, attitude snotty. Call me resurrected when I'm snatching the body. Shine bright, lift rhymes, rip rhymes in half. Inhale what's left, exhale when now you pass. Dare I place, dare I place, dare I place, dare I place you on the mantle. I place you on the mantle. I place you on the mantle. I place you on the mantle. Frankfurt in the house, now turn the body out. Check out the rep out, take them niggas out. MCs fear the streets when I'm near. New York gave me skills, now I'm picking it, ripping it clear. Thumbs up when it comes and hums are dumb. Son of some boy, the teacher will overcome. Using the third eye, effect on the try to come from behind, you make me cry. No mercy, like I'm a getting quick on the get. Come here, no bullshit, I ain't having that, having that. I take a quick out with the slick rap out. Try to copy my style, but when a rap said it's out. Word. He's spiritual, you know I'm earthbound. Check out the style, you know I'm coming straight from the underground. Never giving up, no retreat, no surrender. A regular rhyme fundamental, cause I'm a bender. I place you on the mantle. I place you on the mantle. I place you on the mantle. I place you on the mantle. Du bist ja schon ein paar Tage hier unterwegs gewesen. Vielleicht warst du auch letztes Jahr schon hier, weiß ich nicht. Kennst du auf jeden Fall viele andere Konzerte und Festivals. Erzähl was zum Hip-Hop-Camp, wie es dir gefällt. Der Hip-Hop-Camp finde ich geil. Ist auch der Beweis dafür, dass die europäischen Länder jetzt das, was Flash machen, weiterentwickeln. Nur, ich muss dazu sagen, dass die jetzt hier weiter sind, weil die sind mehr offen. Siehe Dendemann, der hat tausende Fans hier, die wegen ihm hier nach Tschechien gefahren sind und hat ins Haus gerockt. Und Splash bucht ihn nicht, weil er keinen Slot hat und keine Platte draußen hat. Das ist für mich bekloppt. Der Mann übt eine Kunst aus, der beherrscht sein Handwerk, was nicht so viele tun, es tun nur wenige MCs, die wirklich den Scheiß studieren, weil wer nicht übt und den Kram studiert und übt, kann nicht gut sein. Fertig, aus. Und das sieht man auf der Bühne. Und die MCs, die hochgehen können, die anderen auseinanderreißen können, die wissen das. Und die anderen wissen das genauso. Und die gehen hier auf Herausforderungen ein, weil die ganz genau wissen, deren Substanz ist sehr, sehr flach. Aber ich sag mal so, Wahrheit wird so oder so irgendwie ans Licht kommen, wird aufsteigen wie eine Blase. Das hält sich in einer Phase, aber halten können sie das nicht. Glaube ich nicht. Aber Hip-Hop-Camp hier ist richtig geil. Die haben mich auch kurzfristig gebucht, weil Gala mich über Kumpels eingebaut hat. Nächstes Jahr wollen die es richtig machen, weil lustigerweise kenne ich die Veranstalter aus alter Zeit. Hab Features mit einem der Rapper gemacht, also der Afro, der hier das veranstaltet mit seiner Zeitschrift Barack. Neben seinem Partner Def, die damalige Gruppe Rigor Mortis, mit denen habe ich Features gemacht und hab 97 mit denen Kontakt verloren und hab die hier wieder getroffen. Und ich so, ach du Scheiße, wie geil. Und die so, ja, lass uns was machen und so. Und das Netzwerk ist ja ziemlich geil. Also das geht jetzt hier über Tschechien nach Holland, Belgien. Ich habe hier Leute getroffen, England. Ich muss noch dazu sagen, was Netzwerk betrifft, es ist geil, wenn neue Netzwerke entstehen und freie Netzwerke, weil dann kann man sich freier und neuer und weiter entfalten, weil die Industrie hilft dir dabei nicht. Die schiebt ihren Port dahin, wo die meinen, dass es Geld ist. Und das tut eigentlich den Selbstständigen weh, weißt du? Aber das ist wieder die Konkurrenz. Die Industrie ist, was sie ist. Ja? Chuck D hat mal gesagt, so pervers es klingt, die Industrie ist ein Riesenschwanz. Wer sich da mit seinem Arsch davor stellt und bückt, ist selber schuld. Man muss wissen, dass die Industrie nur das macht, was sie machen kann. Die ist kein Individuum, das ist ein Apparat von Drohnen, die was machen, über was sie nicht genau Kontrolle haben, was man ja sieht. Guck auf die Charts oder guck die CD-Verkäufe an. Und alle heulen so rum und wissen nicht, wieso es irgendwie so nicht geht. Ich habe auch dadurch ein Album nach England verdienen können an ein Label, das heißt Toon Tribe. Und die haben mich mit Handkuss genommen. Und es ist ein Online-Label. Und da bin ich auf einem Label, wo Leute wie Björk sind, Pete Rock, DJ Spinner, wo ich sage, geil, ich bin mittendrin. Und die haben mir super geile Presseberichte gegeben. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich muss es den Leuten nochmal sagen, toontribe.com unter Paradox 720 bin ich zu finden. Und in der Presse steht, dass ich bin die Mitte zwischen MF Doom und Def Jux. Genau zwischendrin. Und ja, ich liebe ja MF Doom, ist eh die Shit für mich. Der Typ ist geil, auch Victor Vaughn, Madlib, die ganzen Jungs so, die sagen, ey, scheiß auf die Industrie, ich mach das, was mir Spaß macht. Weil der Witz ist, der Untergrund, der nicht im Sichtbaren liegt, programmiert die Musik von morgen und nicht die Industrie. Und das haben wir vergessen irgendwie. Yo, ihr hört Coast to Coast, heute mit einem Interview mit Da Germ. aus Frankfurt. Er wohnt inzwischen in Berlin. Wir haben ihn getroffen auf dem Hip-Hop-Camp, August diesen Jahres. Wie er gerade schon erzählt hat, hat er ein Album an toontribe.com verdealt. Ganz einfach T-U-N-E und dann tribe.com. Ich glaube, das kostet ungefähr 3 Pfund, macht 5 Euro, sind 10 oder 12 richtig dicke Tracks. In Germs, deepem und meist instrumentalisch auch sehr trockenen Style. Wir hören jetzt noch ein Stück auf Deutsch, das heißt Weißt du, ist erschienen 2002. Und das hat er auch live performt dort, a cappella, am Anfang seines Konzerts, war eine schöne Sache. Am Anfang war der reine und freie Gedanke. Wir schreiben aufs Blanke und kreieren gedankliche Schranken. Pflanzen den Matten das sogenannte Heilige ein. Pfarrer schleimen sich ein und geben sich selbst den heiligen Schein. Einige schreien und machen geschickt auf geistige Führer. Verlierer wird man im rhetorischen Krieg und im Wirrwarr. Der Kreierer steckt doch in uns, denn wir sind nach ihm geformt. Der Allmächtige hat keine Form, was ist die Norm? Der Plan war Nirvana, aber wir können den Plan nicht sehen. Stellt man alles in Frage, fängt man an vielleicht zu verstehen. Heilige Bücher verbieten die geistige Entfaltung. Ich besitze freien Willen, also mentale Eigenverwaltung. Jede Religion behauptet von sich die einzig wahre zu sein. Wir führen scheinheilige Kriege und schlagen überall rein. Menschen anderen Glaubens werden schnell als Ketzer bezeichnet. Jagen und jagen lassen, damit wird gar nichts erleichtert. Weißt du, an was du glaubst? Weißt du, auf wen du baust? Weißt du, auf wem du traust? Und weißt du, wer auf dich schaut? Weißt du, auf was du baust? Und weißt du, wem du vertraust? Weißt du, was auf dich schaut? Dann weißt du, auf wem du glaubst. Weißt du, an was du glaubst? Weißt du, auf wen du baust? Weißt du, auf wem du traust? Und weißt du, wer auf dich schaut? Weißt du, auf was du baust? Und weißt du, wem du vertraust? Weißt du, was auf dich schaut? Dann weißt du, auf wem du glaubst. Menschen sterben auf Erden und das sogar stündlich. Gott greift nicht ein, seine Wege sind unergründlich. Aber machen wir es uns einfach und schieben wir es auf seinen Sohn. Der betteln geht und fühlen stirbt, der reinste Hohn. Was ist der Lohn? Der eine verliert, der andere gewinnt. Und Gottes Kind wird geschwind als Prellbock bestimmt. Aber er steht über dir, denn aus ihm bist du geknetet. Gott ist sogar eifersüchtig, du sollst nur ihn anbeten. Ich rede von Büchern, die einst geschrieben von heiligen Menschen. Ihre korrupte Macht geschickt verpackten in Testamenten. Liebe ist konditionsfrei und blind, wenn du sie prügelst. Scheuklappen denken der Leute kann keine Engel beflügeln. Der eine mag denken, das was ich hier sage dubios ist. Alles formt sich im Kopf, damit wir wissen, was los ist. Du hast freien Willen, aber man gibt dir Gebote. Das heißt, es gibt keine Regeln, es gibt nur Verbote. Weißt du, an was du glaubst? Weißt du, auf wen du baust? Weißt du, auf wem du traust? Und weißt du, wer auf dich schaut? Weißt du, auf was du baust? Und weißt du, wem du vertraust? Weißt du, was auf dich schaut? Dann weißt du, auf wen du glaubst. Weißt du, an was du glaubst? Weißt du, auf wen du baust? Weißt du, auf wem du traust? Und weißt du, wer auf dich schaut? Weißt du, auf was du baust? Und weißt du, wem du vertraust? Weißt du, was auf dich schaut? Dann weißt du, auf wem du glaubst. Kein Buch lehrt dich, was nicht schon in dir geschrieben steht. Weißt du, an was du glaubst, oder ist schon alles zu spät? Wieso muss man eigentlich durch Leiden zur eigenen Erkenntnis kommen? Verwirrende Parabeln machen den Geist von innen benommen. Warum fürchten wir das Böse, wenn Gott es doch kontrolliert? Klingt paradox, aber klar, der Verstand ist manipuliert. Der Apfel im Garten, wieder eine Metapherfiktion. Wir haben Bewusstsein gecheckt und sind deshalb geflohen. Aus dem Garten Eden und wollten uns der Kontrolle entziehen. Bis heute auf der Flucht, aber vor Angst kann man nicht fliehen. Wir werden bestraft, aber wir dürfen Göttlichkeit besitzen. Weshalb bringt meine Fragestellung Apostel zum Schwitzen? Ob Guru, Lama oder Mönch, wir kochen alle nur mit Wasser. Für die Schlafenden da draußen bleibt das hier eine versteckte Metapher. Mein Fragespiel geht tief und wird noch so manchen stressen. Wir haben seit Atlantis leider alles vergessen. Weißt du, an was du glaubst? Weißt du, auf wen du baust? Weißt du, auf wem du traust? Und weißt du, wer auf dich schaut? Weißt du, auf was du baust? Und weißt du, wem du vertraust? Weißt du, was auf dich schaut? Dann weißt du, auf wem du glaubst. Weißt du, an was du glaubst? Weißt du, auf wen du baust? Weißt du, auf wem du traust? Und weißt du, wer auf dich schaut? Weißt du, auf was du baust? Und weißt du, wem du vertraust? Weißt du, was auf dich schaut? Dann weißt du, auf wem du glaubst. Du bist sehr conscious und sehr spirituell. Das möchtest du auch rüberbringen, ne? Ja, klar. Also ich kann nicht oberflächlich sein, weil erstens mal, wenn ich es machen würde, würden die Leute sagen, nee, jetzt hör mal auf, das bist du nicht. Und zweitens, ich bin aus dem Koma geboren, hab in einem Autounfall einen schweren Vater und Bruder verloren. Ich bin nicht reich geboren, meine Mutter alleinerziehende Witwe. Ich habe das Leben aus einer anderen Perspektive kennengelernt, dass sogar selbst Leute meine Mutter bedroht haben, sie holen ins Jugendamt, weil sie zwei schwarze Kinder hat. Also ich konnte gar nicht durch die Gegend rennen, so Party hier und tanz mit mir und lalalala. Ich kann so ein Mensch nicht sein, weil Man kann Spaß machen, ich mache auch Party-Tracks, aber ich gebe immer ein bisschen was mit. So sollte auch eine Unterhaltung zwischen Menschen sein, die sagen, ja, laber, laber, dann machen wir das und dann triffst du die ein Jahr später und die sind das nicht. Und vor allem, dass wir versuchen, uns gegenseitig was zu verkaufen. Keiner muss keinem was verkaufen, sei der du bist, ja. Und ich sehe, die Leute sind immer so am Urteilen. Und ich bin der Meinung, wir müssen lernen zu unterscheiden, gefällt mir nicht, aber nicht sagen, gefällt mir nicht, lalalalalala, lester. Weißt du, wir verurteilen immer sehr schnell. So nach dem Motto, keine Diskussion führen, sondern einen Austausch von Informationen, weil der baut uns alle auf, weißt du? So wie wir das hier machen, du und ich. Wir tauschen Informationen auf und jeder geht bereichert aus der Sache raus. Es gibt eine geile Sache von Platon, was Platon geschrieben hat. Zwei Personen haben jeweils einen Apfel. Die tauschen den Apfel, dann hat jeder nur einen Apfel. Zwei Personen haben jeweils eine Idee. Die tauschen die Ideen aus und jeder hat zwei Ideen. Und die meisten sehen es nicht. Aber wenn man es verbalisiert, versteht es jeder. Und das ist das Einzige, was uns weiterbringt und was die Kriege stoppt. Es fängt erst im Kopf an. Weil wenn sich das im Kopf erstmal bilden kann, haben wir die Kraft, durch die Hände das zu manifestieren, was du in der Welt siehst. Öl fusioniert die Kriege, weißt du? Mann, es gibt Leute, die können aus kompressen Gasen Öl herstellen. Und da kauft Texaco das Patent für 400 Millionen Dollar und sagen so, wir brauchen keinen, der Öl herstellen kann. Wir müssen den Leuten vormachen, dass es eine Ölkrise gibt. Muss man überlegen, wir fahren rum mit fossilen Treibstoff. Wie weit nach hinten wir sind. Wir könnten längst woanders sein, aber man will seine Säckchen voll machen und Geld abziehen und die Leute einfach leer machen. Und wir vegetieren vor unserem Fernseher so dahin und sind nicht mehr selektiv. Und ich bin der Meinung, es sind genug Leute, jetzt auch wie du, dass wir Licht verbreiten und den Leuten sagen, ey, ihr seid ein wunderbarer Geschöpfe, ihr könnt so geile Sachen bewerkstelligen. Jeder für sich beeinflusst die Realität, in der er sich befindet. Also ganz klar, du hast Hoffnung für all die Leute da draußen. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist immer Hoffnung. Die Sonne scheint immer, weißt du? Wenn die Erde sich dreht, sind wir nur im Schatten, aber die Sonne ist immer noch an und der Mond zeigt es. Und die Leute verstehen es nicht. Das war Coast to Coast im Interview mit Germ. Falls ihr es nochmal hören wollt, checkt unsere Website www.coastradio.de. Dort gibt es das Interview und alle anderen bisher geführten in voller Länge. Dazu natürlich eine Playlist dieser Sendung und aller letzten Sendungen. Yes, und dann sage ich nochmal die Party durch. Nächsten Freitag am 21.10. Mad Dancehall, also Dancehall, Rugger, Reggae, Dubmusik. Frühmorgens dann auch gut nach vorne gehende Neo-Dubmusik im Madison auf dem neuen Markt 20 in Emden. Eintritt wird wie immer 5 Euro kosten. Am selben Abend für alle Hip-Hop-Heads natürlich Azad im Zollhaus in Leer. Und jetzt zum Ende der Sendung hören wir noch einen Mix von DJ Crash, meinem Kumpel Heiko aus Freiberg. Und der selected einigen französischen Drum-Bass von Freeman und Shuriken, Mitglieder von IAM, dann was von Mars und Stee und am Ende einen sehr dicken Ton von Millionadi. Erschienen auf Wutal Records. Das war's mit Coast to Coast. Franz Hahnemann verabschiedet sich. Peace out. La vérité est au centre du cercle. Quelle aide lui apporterez-vous, si vous n'avez pas la foi? Même l'assassin a la foi. L'infini pouvoir qui est à moi est hors du temps de l'espace n'a pas d'âge mais un an l'éternel, l'esprit autogénérateur, la conscience inconditionnée, l'orateur que je suis celui qui est, tel est pris qui croyait prendre, qui va te faire pendre, le centre autour de vous nous assemble, il m'a suffi de songer que c'est mon esprit qui fait réagir le pouvoir infini, c'est là que j'ai pris conscience, que l'on ne peut changer que soi-même, de même que l'on récolte ce qu'on sème, mon appel reçoit une réponse, tout comme une graine donne un fruit de sa propre espèce, les pensées du dragon se reflètent dans mes textes, au pays ça intérêt qu'on ne peut discerner puisant ses forces des expériences passées ma vision des choses a changé sur le monde assis sur mon fauteuil visage crispé expressif je torche mes neurones dans mon lab les consonnes les syllabes ce travail tel les matchs chez les arabes le mic a remplacé le sabre dans nos batailles chaque renard porte sa queue à sa manière et ça dérange l'âme de vipère Lucifer est bien sur terre dirigeant le monde à sa manière de mon côté avec la faute Aïssa je continue le combat pour celui qui est mon roi en adoptant un profit bas tel est ma destinée et sera dans ce monde qui me perdra car la terre n'est pas mon chez moi car la terre n'est pas mon chez moi détenir la vérité ici-bas. Poète, maître des lettres, guide mes versets. Le cœur pur, le côté obscur, guide mes pensées. Aussi sûr que le soleil se lève le matin, je sais que ce chemin est le mien. Je suis loin d'être insain, mais j'essaye. Natif à Marseille, l'esprit de la graine s'éveille. Sorti de mon sommeil, les rêves ont disparu. Comme un ange monte en ciel, revenu sous forme de lettres qui s'abat sur vous à travers mes textes comme la grêle. Créant un lac de sel autour de moi, laissant un goût amer lesquels mes ailes. Ma quête a débuté, que l'aveugle regarde, que le sourd écoute, que le muet parle. Que ces phrases brûlent les mécréants comme la foudre de Bahal. Je sois protégé comme on protège le crâne. Je suis dans ces orages, destiné à finir seul, grande gueule et je pèse mes mots. Les gros poussent, certains deviennent des rivaux. Trop de mythos, judge, dispatch les pivots. Pousse vers la rancœur, sœur, nos cœurs en enterre. L'amour se perd, le mal se flaire, le vice prend ses repères. Serre Lucifer seulement, à la recherche du flou, on pousse tous, on s'éteint. Ma langue devient mousse. Ramper, faut pas le faire frère, faut non. Pas se tromper. Sans vraiment plaire parce que je suis vraiment clair. Mec de l'or, combien de faux sourires je dois encaisser. Je tombe des nues à chaque parole, jeté en l'air pour le plaisir d'avoir une vision qu'on aimerait bien avoir. Les visons, les châteaux, la belle vie pour un clan d'eau loin des prisons. Déjà Hamdou, mais l'autre de reste à ton avis, on sort d'où toujours tenter. Un chemin serpenté se dresse devant nous. Tout part de là, après chacun le sien. La vie c'est un boulot, y'a pas d'intérima. Les plaies regardent pas la boîte en bas, qui remplit ses cabates terre de richesse. En bas, qui salit les mains pour tes mandats. En bas, pour certains, le flair ne vient jamais d'années à servir. Des pensées tordues, ressasser des choses qui se perpétuent de père en fils qui ose. Qui glisse quelque chose d'intéressant dans ses proses. Nous jouons combien sommes-nous en haut de l'affiche? 10 groupes sur combien de millions de personnes qui broutent la joute reprennent du service. Plein d'indices prouvent que ce qu'on couvre ça finira par payer. On finira au Louvre, section hip-hop. Putain, rien que de le dire ça choque. Le butin se fait dans les blocs, les rues. Pour l'instant, plein de cerveaux s'apprêtent à voir ce qu'on voit pas quand on a la tête dans le cul. On a l'air bête, les yeux ouverts sur ses proches nus. Combien finissent cloche? Je suis prêt au sacrifice qu'il faut. J'ai pas eu de peau, mais je suis prêt quand même. Bien. Fais sonner la cloche. J'ai mon micro, c'est tout ce qu'il me faut pour tenir mes rêves. Destiné à finir seul, grande gueule et je pèse mes mots. Les crocs poussent, certaines deviennent des rivaux. Dispatchent les pivots. Sœurs, nos cœurs en enterre. Le mal se flaire. Serre Lucifer seulement. On s'éteint. Tordu, un homme soucieux. Dans la rue la censure, j'ai perdu l'innocence mais pas la certitude sur ce que je dis. Satan nous tend, ça perche toujours en période de dèche. Cupidon s'est tué seul avec sa propre flèche. Là où je vis, rien n'éclaire, le cerbère veille. Génère une atmosphère tendue, rendue, invivable à cause de tordu. Qui croque sans peine le fruit défendu, descendu sans le vouloir dans l'abîme du mal. J'ai entendu beaucoup parler de pouvoir. Dans le noir, beaucoup sont fait des places. Place aux choses sérieuses qui glacent. Pas mal de mecs au chaud, je fais rien comme les autres, t'as raison. Là où je vis, on pense la même chose sur toi, c'est certain. La vie n'est pas le rêve, chez les crèves, tu dois se valoir. Savoir pour éviter le parloir. Y'a jamais de trêve, on fait confiance à personne. On se prive, j'en suis serré. En crise devant mes feux, je dis ma vérité. Celle qu'il faut que tu saches, celle qui dans le bise apparaîtra comme une grosse tache dans une plaque de marbre. Mon arbre génial, je le connais pas, seule fois que j'arrose le mien avec ma grande gueule. Devant les feux qui se propagent, combien en veulent. Pousse dans des déserts, je sors de là où se fonde la misère. Là aussi sont fondés mes vers, et je pense au vert. Destiné à finir seul, grande gueule et je pèse mes mots. Les crocs poussent, certaines deviennent des rivaux. Trop de mythos, tchatch, dispatch les pivots. Pousse vers la rancœur, sœur, nos cœurs en enterre. L'amour se perd, le mal se flaire, le vice prend ses repères. Serre Lucifer seulement, à la recherche du flou, on pousse tous, on s'éteint. Ma langue devient mousse. Destiné à finir seul, grande gueule et je pèse mes mots. Les crocs poussent, certaines deviennent des rivaux. Trop de mythos, tchatch, dispatch les pivots. Pousse vers la rancœur, sœur, nos cœurs en enterre. L'amour se perd, le mal se flaire, le vice prend ses repères. Serre Lucifer seulement, à la recherche du flou, on pousse tous, on s'éteint. Ma langue devient un putain. Un putain. Coast to coast, listen up and come clean. Le rêve qu'on y a enfermé peut durer jusqu'à la fin du monde. pas trimé comme un connard. Rentrer tard le soir, les mains noires de cambouis m'empêchent de dire bonsoir à ma famille. Ne pas faire la queue au PMU, le ticket à la main. Avoir perdu, rester la langue pendue, mais pas s'avouer vaincu. Ne pas en chier pour entrer en boîte, marcher sans que les flics m'emboîtent. Le pas dès que je sors, sortir ma carte, ça rend les mains moites. De boîte de conserve en boîte de conserve. Ne pas avoir le goût du fer quand ma vie est l'enfer. S'envoie en l'air, ne pas regarder les infos. Content en me disant y'a pire que moi. Moi j'ai toujours une chance au loto. J'aimerais avoir une vie normale, banale, parsemée de marmailles. Sortir mon chien, boire mon café, lire mon journal, les pieds sur terre. Parmi les clefs, y'a que de la pression. Les gosses croquent la mort à pleines dents, comme dans une barre de lion. Les caries, c'est rien, on s'en remet. Et puis un jour tu mords trop fort et là tu perds ton dentier. Sur ton palier, me pince pas, je veux pas m'éveiller. Laisse-moi dormir chez moi. La réalité nous fait subir le pire. Ceux qui désirent saisir le rêve en rêveront toujours. Sauf dans les thrillers où je cherche mon tour. Les marchands de sable passent pas ici. Le grillage fait tamis, tant pis, on dormira quand on aura suffisamment roulé, fui. Ce truc bizarre entre sommeil et vie, beaucoup restent sur le parvis. Tant que le diable font tapis pour le profit et la roue tourne, pas pour la fortune. Sur le bitume, il pousse pas de thune que de la poisse. Et l'infortune est une habitude rude, insolente, collante. Me fait penser qu'à ma pensée, y'a qu'un pansement de billets pour colmater les plaies pigées. La cécité est une nécessité pour insister, avancer. Ici, y'a pas de Moïse, la merde va pas s'écarter. C'est comme ça que ça marche, j'enlève la bâche, un flash de vrai cash auprès desquels nos rêves font tâche. C'est pour ça qu'on les cache, bébé. Mes rêves, quel rêve? Même nos rêves, c'est des cauchemars. À chaque mauvais coup qui frappe, mon destin s'égare. Mes rêves, quel rêve? Même nos rêves, c'est des cauchemars. À chaque mauvais coup qui frappe, c'est pas le pays des merveilles, pas de trêve pour les rêves. Reste à mot de veille, sinon on crève. L'histoire s'achève avant d'avoir commencé. Pour éviter d'en arriver là, vaut mieux pas rêver. Restez réveillé. C'est pas le pays des merveilles, pas de trêve pour les rêves. Reste à mot de veille, sinon on crève. L'histoire s'achève avant d'avoir commencé. Pour éviter d'en arriver là, vaut mieux pas rêver. Restez réveillé. Mes rêves à moi, rester sur terre solitaire avec ma musique seulement. Ne pas penser à l'argent, ne plus penser au bas-fond, à ma vie. À ce genre de truc, quand on a peint rond, rester relax, pas évident frérot. Résister tous les jours à cause du mauvais parcours que j'ai choisi 10 ans avant, lourd à porter. Responsabilité engagée, il faut se débrouiller, que faire? Faire semblant de m'amuser, c'est pas vrai. Frappé par la foudre du mal qui m'entoure de ses éclairs. Je rêve de beau temps, mais le paradis n'est pas sur terre. Le Cerbère veille sur Marseille, la porte de l'enfer. Pour la plupart de mes frères, servir le mal est devenu une bonne affaire, un cauchemar. Mon répertoire de textes gris à cause de ma putain de vie, j'écris. Mes rêves, mes rêves, mes rêves pour l'instant me fuient comme une proie devant un prédateur. L'orateur chasse le savoir qui vient du cœur. Pour mon ami flambeur, je te souhaite que du bonheur, mais tu le sais. Nul ne sait de quoi sera fait demain, demain c'est loin. Je fais avec en tirant sur mes joints, du matin au soir. Dans mes rêves y'a pas de miroir. La double personnalité reste dans un tiroir. Seule la compassion existe pour t'émouvoir. Un rêve dans un rêve, la trêve que mes amis jamais ne crèvent. Lucifer me maudit à chaque fois que ma voix s'élève. Élevé à Alger, dans les bains de sang, s'est retrouvé. L'amour renaît, que mon vœu soit exaucé. Je crois que c'est mon seul vrai souhait. Les rêves sont difficiles à cerner, je laisse faire celui qui sait. C'est la nuit que tout recommence. Quand le soleil se couche, je n'arrive plus à faire la différence entre rêve et réalité. Quel sens, même si personne ne croit en ce que je fais, je le fais. We're gonna try this one, okay? Toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté. Où les réputations se font et se défont. Où les moins costauds enjambent les ponts, où se défendent sans modération. En guerre permanente avec les autres, les bandes se forment. On comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni. Où tu te crois, mais t'es qu'un con. Et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les caïds pour une bille. Puis une fille, le poil s'érisse. Les dents grincent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins. Chacun sa barque pourrie sur sa mère de merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité. Les coudes se soudent, on pousse un caille, le doute se taille. Prêt à mourir comme un samouraï. Dans un chambara, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa. La main sur le katana, même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby, car grandit entre le fer et la foi. La foi, c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui, un billet pour le manège. Gratuit, verrouillé, la nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule caisse, les pépettes, quand t'as les sous, tu drives une 720. Et tu touches des seins en lutte, souvent on bute sur le pied du voisin. Espace restreint, on gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. L'essence toujours éveillée, éviter les embûches. Les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée, surtout sors pas sans tes papiers. Ça peut gâcher la soirée, j'ai combattu. J'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verre. C'est pour ceux qui attendent leur tour et ceux qui ne rigoleront plus. On baissera pas les bras, on n'est pas né pour ça. Même vaincu, on se jettera dans la bataille. Pour l'honneur, comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté, la loi. Tu comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un shambara, la fierté, la loi. Tu comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Coast to coast. Hey yo, Mars and Stage ain't said dope MCs, man. Raps in orbit, it's the raw shit. Mit Fortschritt seit 9-6, from a track export from my boy Joe Spaceport. Mein neuer Schatz dort, wo man real ist. Ich geb Kit und schock mit Mega Mars und erwartet. Snakes in meinem Picknick mit Rap shit. Hey yo, du kennst mein Team, make you meine Technik. Sex Stevie, lebt für Hip Hop und Hemix. Mag Musik, yo, das ist Lifestyle. Hey yo, mein Hobby ist mein Lifestyle. Heute das Mischport und damals Boom Speed. Zeug von Marcel, ich lerne Schritt für Schritt in verbaler Tristik, gewann Optik und den Traum von meinem Cockpit. Captain, steh beim Rappen mit Co-Pilot aus von meinem Squad bis New York, Manhattan. Yo, meine Raps sind Info. MRC, finest MC Material. Plus frisch das, man, das geht ab. Ich denk sie, bevor es nach dort betragen ist, nicht Mords war der Frage. Dies bricht nie, Informativ, BBC, denn es kommt das M. A-R-B-U-R-G from Osport, Germany's finest MCs. Infomart Z, unser shit. Mars and Stay shit. Mega, mega, sick, sick. Es kommt aus M. A-R-B-U-R-G from Osport, Germany's finest MCs. Infomart Z, unser shit. Mars and Stay shit. Mega, mega, sick, sick. Yo, the Mars E from the Pioneers League. Y'all from Millennials, Mindset Deep, Dumb Weed. Bleib ich fit für mehr Shit, setz mich zur Wehr mit meinem Rap-Sit. Den Raps mit Sick und der ganzen Rap-Click. Ey yo, es war nicht easy, für mich ein Stevie. Doch Fat Shit, fette Beats und TV. Gaben uns die Fitness fürs Business. Marburg ist Witness, Zeit fit für Glitches. Problem ist, mein Penis ist so dick wie mein Sitz. Steck seit ist Hexen, relaxen. Sport ist mein Sport, meine Action. Yo, das Leben ist hart, wenn man real ist. Zu viele Fakes im Business, Snakes im Business, die nicht wissen, was real ist. Wir sind wir und machen Hip-Hop-Music. Yo, wir machen Hip-Hop-Music. Nicht weil's Trend ist, jeder Snake und jeder Fake-Fan ist. Von Raps, Breaker-Contest, Manus-Movies, Modern Combat. Es ist mehr als das, man, wir ziehen Shit. Machen Raps, seit wir Kind sind. Im Monoton-Rap-Form, ich geb'n Fuck auf Rap-Norm. Seid ich fit für Real-Shit-Band. Yo, was still ist Rap und nicht Equipment. Beats setzen vor, meine Raps sind different. Real. Es kommt aus M, A-R-B-U-R-G. From Osport, Germany's finest MCs. Informativ, unser Shit. Mars and Stay Shit. Mega, mega, sick, sick. Es kommt aus M, A-R-B-U-R-G. From Osport, Germany's finest MCs. Informativ, unser Shit. Mars and Stay Shit. Mega, mega, sick, sick. Meistens andersrum. Das Gefühl ist da und da kommt's. Ich meine, ohne Gefühl schreibe ich ja nichts. Weil es so phasenweise so. sehr devotslastig, wenn man schreibt irgendwie. Wenn man sich wirklich abgefuckt fühlt, dann pfeift man auch schon mal 3 Stunden lang in einer Line, weil man genau das ausdrücken will, was man vielleicht gerade empfindet. Stimmt. True. Ich schilder Dramen im Rahmen von 26 Buchstaben und verschieb sie beliebig wie Atommüll durch EU-Staaten. Es gibt Millionen Versionen, selbst mit Sinn zu bilden. Doch weil tausend Texte schreiben, tauche ich in tiefere Gefilde. Deshalb schärfe ich meine Sinne und trimme sie auf Funktion und switch von Stift und Papier zu Stimme und Mikrofon. Die Stadt, in der ich wohne, prägt das Leben, das ich lebe. Die Art und Weise, wie ich rede, die Kreise, in denen ich mich bewege. Ich spiel nicht global, ich halte lokal wie Kommun. Trag den Sturm in die Stadt, wie über Trinidad der Monsun. Der Graskonsum verändert meine Wahrnehmung der Umgebung und beeinflusst den Fluss der Überlegung. Und fühle ich mich still gekifft, dann führe ich den Filzstift und kritzel mit Eile die für mich heilige Inschrift. Mach das Textbuch zur Bibel, zu meinem eigenen Koran, denn es zügelt meinen Zorn und beflügelt meine Vorhaben. Hey yo, ich bin kein Entertainer, ich lass mein Herz und meiner Seele laufen. Ich predige, sieht's für viele nur nach Reden aus. Biblischen Verse gepackt, mich kurz in Schmerzen getrennt, denn Schreiben entschlackt, wenn man sein Leiden erkennt. Bin für die Zeiten nicht gemacht worden, mein Gedanken gut in Fach, Sorgen gehüllt in Drama. Verstaubt mein Geist wie auf dem Dachboden, versuch Menschen zu bewegen, wie Schnellzügen. Bring das Unterste ans Tageslicht, wie Bauern, die ihr Feld pflügen. Mein Schädelplatz fast, ich muss Dämonen austreiben. Therapie wäre für mich der Exorzismus für Heiden. Und ich schreib viel über mich und lass dich tief in meine Seele sehen, um vorzubeugen, dass ich mir irgendwann mein Leben nehme. Ich laber ein Gemisch aus Religion und Voodoo-Zauber. Kompliziert und melancholisch, für die meisten schwer verdaubar. Sauger meide ich, ich bring Gefühle wie ein Geigenstrich. Meine Jungs hassen mich jetzt schon, weil ich ständig übers Leiden spreche. Ich lass es raus, neidlos und Triebe. Ich lass es raus, Leid, Frust, Liebe. Ich lass es raus, Mut, Eifer, Überzeugung. Ich lass es raus, Wut, Zweifel und Enttäuschung. Ich lass es raus, Neid, Lust und Triebe. Ich lass es raus, Leid, Frust, Liebe. Ich lass es raus, Mut, Eifer, Überzeugung. Ich lass es raus, Wut, Zweifel und Enttäuschung. An meiner tristen Sicht der Dinge ist das menschliche Wesen schuld. Mein Weltbild ist finster und grenzt an düsteren Elendskult. Ich leid an Einsiedlerkrebs, count in meinem Schneckenhaus. Fraß tauch ich mir auf und ich geh nicht mal nachts zum Kecken raus. Ich strick mein Netz aus Sprache und fang damit die Wirklichkeit. Und sind die Maschen zu weit, dann weich meine Kleinigkeit. Der peinlichen Eitelkeit gönn ich keinen Scheitel breit. Denn Image ist nichts wie dieser Slogan von Sprite. Ich schreib mir nur die Seele raus und blick auf zuckende Gefühle. Zerreiß rationales Denken, während ich tief im Dunkeln wühle. Da ich in Lines Leid vortrage, hab ich seltene Schreibblockade. Und falls doch, liefert der Alltagstrotten mir Steilvorlagen. Von Erlebnissen und Gedanken zu Zeilen, die ich niederschreibe. Von Aufnahmen im Studio und der Crowd an meine Lieder zeig. Auf Brettern, die die Welt bedeuten, Gesten, die von Geltung zeugen. So hilft es für euch Hater nicht, mich und meine Welt zu leugnen. Impulse zum Schreiben sind wie eine Ohrfeige Gottes. Ich presse Gedanken in Form, wie ein Unfall laut oder Schrott ist. Meine Gedanken sind verbunden mit diesen Tagen und Stunden. Anstatt Therapie pflege ich so Narben und Wunden. Eher als meine Umgebung prägt mein Geist mein Output. Ich halte Kontakt zu meiner Basis, so wie es ein Astronaut tut. Limitiert durchs Alphabet, bete ich meine Zeilen runter. Bin Asphaltprophet, wie Jesus, der sein Leiden kuntert. Meine Liebe zur Bühne ist purer Egoismus. Schuld und Sühne im Wechsel, textlich gesehen Fanatismus. Was ich schreibe, liegt zwischen Logos-Sprüchen und Psalmen und bewegt Gemüter wie Orkane in der Karibik, Kokospalmen. Ich lass es raus, Neid, Lust und Triebe. Ich lass es raus, Leid, Frust, Liebe. Ich lass es raus, Mut, Eifer, Überzeugung. Ich lass es raus, Wut, Zweifel und Enttäuschung. Ich lass es raus, Neid, Lust und Triebe. Ich lass es raus, Leid, Frust, Liebe. Ich lass es raus, Mut, Eifer, Überzeugung. Ich lass es raus, Wut, Zweifel und Enttäuschung. My lifetime in between the paper's lines. All I need is 26 letters and 16 bars. Put my lifetime in between the paper's lines. Put my lifetime in between the papers line. This tape will self-destruct in 5 seconds. Na, Mignon, wo geht die dat? Die Geschäfte laufen gut. Sieh mal, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Kigan, mein Hof. Mein Drecke, mein Schwien und nur das Beste. Radio Ostfriesen.